or die. Die Hardcore-Punk-Sendung auf Radio Z. Im Monat auf Radio Z 95,8. Das waren The Screamers, eine Synthpunk-Band aus Los Angeles. Die gab es von 75 bis 81. Das war eine Live-Aufnahme von 78, aufgenommen in den Mabuhay Gardens in San Francisco. Und eine tolle Band, die mehr Leute sich anhören sollten, wie Andi und ich vor einer Weile festgestellt haben. Ja. Bildungslücke von vielen Punks hierzulande. Wofür sie nicht immer was können. Deswegen wollen wir das verbreiten. Ja, wir sind heute zu viert im Studio. Jess am Mikro, Andi an den Platten. Und wir haben heute eine helfende Hand. Philipp vom Stoffwechsel. Hallo Philipp. Hallo. Und wir haben einen Interviewgast. Hallo Alko. Hi. Und zwar Frank A. Schneider. Ist unfreier Autor, Lektor und Künstler aus Bamberg. Gehört der Künstlerinnengruppe Monochrom aus Wien an. Schreibt unter anderem für Testcard und Skog, spricht man das so? Da gibt es intern sehr viele Diskussionen darüber, wie man das ausspricht. Es ist die Abkürzung für Subkultur und, ach, ich weiß gar nicht genau, also ja, Skog. Okay, und Autor des Buchs Als die Welt noch unterging, von Punk zu NDW, das ist erschienen 2007 im Ventilverlag. Und in diesem Buch habe ich folgende Aussage gefunden. Auf Seite 180, Punk war immer schon eine Auslegungssache, ein Schlagwort, das macht seine Kraft aus. Das mit der Auslegungssache ist heute so über allem drüber, über was wir heute reden werden. Es geht um die Entwicklung von Punk zu New Wave, beziehungsweise ist der Fokus auf der neuen deutschen Welle. Und du beschreibst die Entstehung von lokalen Szenen, die bis heute relativ typisch sind. Und auf Seite 94 gibt es dann folgenden Absatz. Punk brachte lokale Szenen hervor, ließ sie gewissermaßen aufschäumen. Er war eine örtliche Organisationsfrage, die in jedem 500-Seelen-Nest funktionierte. Und spätestens das war der Punkt, an dem die vergrätzten Altlinken schlagartig die Bedeutung und den linken Wert davon begreifen mussten. Schließlich hatten sie, insbesondere in der Pop-Diaspora Deutschland, die ganzen 1970er Jahre hindurch von nichts anderem geredet, als von der kulturellen Kraft und Subversivität des Lokalen. Unsere Sendung heißt ja auch DIY or Die. Wir stellen hauptsächlich DIY-Bands vor, die auf DIY-Labels rauskommen und haben auch selber viel damit zu tun. Wir veranstalten Konzerte, spielen in Bands etc. Für eine unabhängige Vernetzung gibt es eben dieses Konzept DIY, do it yourself. DIY ist zum einen eine Notwendigkeit, also was es nicht gibt, machen wir selber, einfach weil es nicht da ist. Und zum anderen eine Attitüde, eine Einstellung, was es bereits gibt, wollen wir nicht nutzen. Inwieweit hatte denn DIY für dich eine Bedeutung in Bezug auf deinen Zugang zur Musik, deine Art, dich zu vernetzen? Was ist DIY für dich? Das ist eine große Frage. Natürlich hatte DIY für mich in meiner Sozialisation, auch in meiner musikalischen, in meiner politischen, in meiner künstlerischen Sozialisation immer große Bedeutung, sowohl als etwas, was so einen Vorbildcharakter zeitweise hatte für mich, als auch mittlerweile etwas, was ich glaube, was kritisiert werden müsste in eben dieser Attitüde, in eben dieser Konsequenz, die darin liegt. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass quasi, wenn man nochmal auf diesen Punk-Moment zurückzoomt, wo dieses DIY-Prinzip als kulturelle Metapher in der heute gültigen Form entsteht. Das ist ja keine Selbsterfindung des Punks, sondern die 70er Jahre waren ja das Zeitalter des DIYs. Wir kennen alle diese Jetzt helfe ich mir selbst Bücher, wo man eben lernt oder erfährt, wie man selbst sein Auto reparieren kann, wie man selbst einen Schrank baut und all diese Dinge. Das ist ja quasi ein kleinbürgerliches Movement, das sozusagen in England, glaube ich, zuerst einsetzt und von da aus dann auch nach Deutschland kommt. Punk nimmt es, und das ist schon mal das eine Entscheidende daran, Punk erfindet das nicht, sondern nimmt dieses Moment und transferiert es woanders hin. Also etwas, was sozusagen die eigenen Eltern machen, machen die Punks jetzt auch, indem sie damit beginnen, ihre Instrumente selbst herzustellen, ihre Platten selbst zu produzieren, selbst zu verlegen, sich nach Medien umzusehen, die diesen Zugang noch niedrigschwelliger halten, etwa die Fanzines, kopierte Zeitschriften, muss man glaube ich hier nicht erklären, die Tapes ziehen, also im Kaufhaus gekaufte Leerkassetten, die dann mit eigener Musik bespielt werden und so weiter und so fort. Das setzt auf der einen Seite natürlich unglaubliche Schübe an Kreativität frei und führt natürlich auch dazu, dass gerade in England, wo dieses DIY-Moment im Post-Punk und im Punk sehr mustergültig sich ausbilden, dass quasi etwas passiert, was es vorher so nicht gab, dass quasi London quasi an Bedeutung verliert, dass quasi in jeder Provinzstadt plötzlich Platten produziert werden können und die werden auch wahrgenommen. Und vorher musste natürlich eine Band mehr oder weniger nach London gehen, weil da eben das Zentrum der englischen Musikszene war. Also auch das ist das, was wo dann diese lokalen Szenen entstehen, weil man quasi oder Frau quasi unabhängig war von dieser Infrastruktur, die in London vorgeherrscht hat. Und dadurch entsteht ein Experimentierfeld. Es gibt auch sozusagen den Wert, dass man sein eigenes Ding machen will, was auch immer das bedeutet, aber dass eben die Leute sozusagen versuchen, ihren eigenen ästhetischen Zugang zu finden. Und das ist sozusagen im Kern mal der Vorteil des DIY-Moments. Der Vorteil insofern, weil englische DIY-Bands, wovon ich ein großer Fan bin, der frühen 80er, der späten 70er Jahre, klingen alle anders, weil sie alle andere Aufnahmebedingungen vorfinden. Das heißt, es gibt nicht sozusagen dieses Moment, wo dann alles gleich klingt, sondern jede Band hat so einen ganz eigenen Sound, mehr oder weniger. Zumindest in Nuancen ist der vorhanden. Und das ist für mich als Hörer natürlich ein Surplus, weil alles klingt irgendwie interessant, anders. Jede Band unterscheidet sich von der anderen. Es ist die Hörerfahrung, ist einfach eine andere. Was ich da empfehlen kann, wovon ich ein sehr, sehr großer Fan bin, es gibt eine Samplerreihe, die in Amerika hergestellt wird, die sogenannten Methetics Sampler. Methetics, also eine Zusammenziehung aus Math und Aesthetics, benannt nach einem Song auf, glaube der ersten Scritti Politti Single, also auch so eine exemplarische DIY-Band, die später ja richtige Popmusik gemacht hat übrigens. Und diese Samplerreihe auf dem Hyped to Death Label, das kennen die Hörerinnen dieser Sendung vielleicht von den Hyped to Death Compilations, die sowas wie frühen amerikanischen Punk und Hardcore bringen. Und das gleiche gibt's auch für britischen DIY, das sind die Methodic Sampler, da gibt's etliche, die sind alle super und die versammeln so obskuren englischen DIY von Bands, die sonst wahrscheinlich niemand außerhalb der eigenen Homebase-Stadt kennen würde. Das Schöne an diesen Samplern ist, dass diese Bands aber eigentlich schon, also es sind natürlich ganz viele Bands, man kann das nicht generalisieren, aber bei vielen Bands, die auf diesen Samplern sind, gibt es schon noch die Idee von Popmusik. Es ist nicht so, dass sie sozusagen total anti-Pop wären, nur weil sie quasi im eigenen Schweinestall aufnehmen müssen oder im eigenen Kinderzimmer aufnehmen müssen, sondern sie versuchen genau dort Popmusik zu realisieren, aber eine Popmusik, die sich natürlich auch an ganz großen Namen wie den Beatles, den Kings und was auch immer orientiert. Also das ist keine Musik, die nichts mit dem Mainstream zu tun haben will, ne? Die sich so völlig von dem Mainstream abgrenzt, wie es ja dann später im DIY-Punk oft der Fall ist. Und das hört man, glaube ich, ganz gut auf welcher Nummer. Ich habe es mir vorhin im Zug noch überlegt. Die Band heißt Steps und der Song heißt God's Got Religion, But I've Got a Car. God's Got Religion, Song von ihrer einzigen Single. Das ist so eine Projektband gewesen. Da spielt einer mit von den Members, die kennt man, glaube ich, als Ska-Band. Und einer von den Disco-Zombies, die kennt man so als DIY-Post-Punk-Punk-Band. Das Schöne an dem Song ist zum Beispiel, dass man ein relativ langes Gitarrensolo gegen Ende des Songs hört. Eigentlich ja ein Do Not damals, ne? In der ursprünglichen Punk-Ästhetik waren Gitarrensolos verpönt, aber diese Bands, die auf diesen Methodic-Samplern drauf sind, scheißen sich natürlich nicht viel um solche Regeln, sind vielleicht auch gar nicht, verstehen sich vielleicht auch gar nicht unbedingt als Punks, sondern spielen einfach durch diesen Filter Punk, mach es selbst, du musst jetzt nicht viel können, du kannst einfach loslegen, spielen sie das, was sie schon immer spielen wollten oder gehört haben. Es ist auch sehr viel Psychedelic Beat, Mod-Kram da dabei, aber immer natürlich gebrochen durch so eine gewisse, auch Avantgarde-Kram natürlich, aber immer gebrochen durch so eine Punk-Ästhetik. Und das ist eigentlich das Schöne und das ist auch das, wieso ich in diesem Buch geschrieben habe, es wäre Auslegungssache, weil Punk ist im Anfang der Punkbewegung, der englischen Punkbewegung zumindest, ja eigentlich nur so eine Aufforderung, mach einfach irgendwas, ne? Und es ist noch kein ausdifferenziertes, ausformuliertes ästhetisches Programm, wie es dann später so in so einem Shortcuts wie schneller, härter, lauter oder so zirkuliert, ne? Und auch gerufen wird bei Konzerten. Und das ist ein sehr spannender Moment, weil für einen kurzen Moment eben alles Mögliche möglich ist. Man kann alles neu spielen, was es vorher schon gab. Man kann auch Jazz neu spielen. Man kann sogar den verpönten Jazzrock oder sogar Progrock neu spielen durch diesen Filterpunk. Und ja, und das sind eben so, sowas hört man eben auf diesen Methodic Samplern, von denen es ganz, ganz viele gibt, die man am besten auf der Website Hyped to Death, Hyped 2 Death zusammengeschrieben. Ist natürlich eine Verarschung auf Killed by Death. Auf die Killed by Death Samplerreihe bestellen kann. Die kosten, glaube ich, so $10 das Stück oder so. Sind alles CDs, aber halt dann auch mit voller Spielzeit und mit umfangreichen Booklets und so. Also kann ich sehr empfehlen. Kannte ich selber vielleicht 30% der Bands, die da drauf waren. Also das, obwohl ich mich schon lange damit beschäftige. Es ist wirklich eine Fundgrube und es ist wirklich jeder zweite oder zumindest jeder dritte Song ein übersehener Welthit, kann man vielleicht sagen. Gut. Ja, wenn jemand diese Infos jetzt nicht mitnotieren konnte, wir werden das versuchen, alles nochmal zusammenzufassen und auf unserem Blog zu verweisen, www.diyorda-radio.blogspot.de. Da könnt ihr dann auch nochmal die Playlist nachschauen und ja, solche Hinweise, wo man diese Sampler besorgen kann, um sich damit dann zu beschäftigen. Und wir bleiben in England. Auch wenn wir heute eine bisschen Sondersendung haben, haben wir trotzdem wie immer Neuvorstellungen dabei. Und ich habe wieder mal eine Neu-Altvorstellung dabei. Wie so oft bin ich ja immer der Mensch mit den Reissues oder Re-Releases, wie auch immer man das bezeichnen mag. Heute habe ich eine LP dabei, eine Diskografie-LP einer englischen Band, den Blood Robots. Eine Band, die gab es von 1982 bis 1984 und ein wunderschönes Label aus Berlin, von dem wir jetzt lange Zeit nichts mehr gehört haben, wo wir aber auch schon einige Platten hier bei DIY Die vorgestellt haben, nämlich Sword Crime Records, hat sich mal wieder auf dem Plattenmarkt gemeldet und was rausgebracht, und zwar eben diese Diskografie-LP der Blood Robots. Darauf zu finden sind verschiedene Aufnahmen von einer Split-Flexi-Disc mit Reality-Control, Demo-Sachen, glaub auch ja Compilation-Tracks, also verschiedene Sachen. Und zu hören gibt es darauf ja klassischen Anarcho-Punk, ja im Stile nicht unähnlich vieler Bands wie The Mob, Sounds, Grass und so weiter. Und ja, der Song, den ich euch vorspiele, passt perfekt ins Jahre 1983. Ein wunderschöner Anti-Nuklear-War-Song. Und zwar The Valley von den Blood Robots. Von ihrer Diskografie LP auf Sword Crime. Viel Spaß. Das waren die Blood Robots mit dem Song The Valley von ihrer Diskografie. LP erschienen auf Thought Crime Records. Wieder mal eine Empfehlung von uns. Die Blood Robots. Gerade haben wir Anarcho-Punk gehört. Und eine Sache, die uns interessiert oder mich auch sehr interessiert, ist in vielen deiner Bücher, Essays, Vorträge, die du so gehalten hast, wo es eben, wie Jesse schon am Anfang gesagt hat, viel um Punk, NDW ging, lässt du eine Stilrichtung des Punks doch immer ein bisschen aus oder gehst nicht näher darauf ein. Eine Musikrichtung, die wir auch im Sendenamen haben, nämlich wir sind ja die Hardcore-Punk-Sendung auf Radio Z. Der Hardcore. Und mit Hardcore meine ich jetzt nicht 90er Jahre Metalcore oder End-80er Straight Edge Hardcore, sondern ja auch wirklich diesen ja Hardcore-Punk, der dann Anfang der 80er in den USA und auch in ganz Europa ja dann aufkam, wird von dir oft doch ein bisschen weniger angesprochen. Zwar schon auch erwähnt in den Büchern natürlich, aber da würde mich persönlich doch auch interessieren, was sind da so die Gründe? Ist es Desinteresse oder ist es eher so ein, oder ist es mehr die Faszination am ursprünglichen Punk und ursprünglichen Post-Punk? Was sind da so die Gründe für dich, warum der Hardcore immer ein bisschen unter den Tisch fällt? Naja, das hat zum einen mit persönlichem Interesse zu tun. Zum anderen hat es damit zu tun, mir geht's ja nicht um Ursprünglichkeit. Das ist ja kein Wert, der mich irgendwie umtreibt, dass etwas ursprünglich sein müsste. Ganz im Gegenteil. Aber in dem, was man damit meint, wenn man vom ursprünglichen Punk spricht, da gibt's so einen Moment der Regellosigkeit, der Freiheit, der Möglichkeit, dass sich auftut. Und natürlich auch ein Moment der Konfrontation. Und das fällt natürlich weg, weil das, was dann sozusagen in den 80er Jahren als Dauerzustand von Punk erfunden wird, den es ja bis heute gibt, ne? Also es gibt ja sowohl die Punk-Fans von damals, und zwar genau die, die dann plötzlich mit diesen Lederjacken und Iros rumlaufen. Das sind ja nicht die First Generation Punks, ne? Sondern das ist eine Verengung von deren sehr weiten und sehr eklektizistischen Stil gewesen. Die gibt's heute immer noch. Und die stellen natürlich in den 80er Jahren keinerlei Bedrohung mehr dar, außer für den Einzelhändler, der sein Geschäft neben dem Punk-Treffpunkt hat. Ne? Aber das ist ganz interessant. Man kann ganz interessant nachvollziehen, wie Punk quasi von den Schlagzeilen in den 80er Jahren in Zeitungen auf die Karikaturseite wandert. Ne? Also wenn man 1985 Punks in der Zeitung findet und es waren nicht zufällig gerade Chaostage, dann sind sie meistens im Rahmen ganz besonders blöder Karikaturen als Karikatur ihrer selbst von bürgerlichen KarikaturzeichnerInnen gezeichnete Figuren, die man schon verstanden hat, wo man schon weiß, was die wollen, was die sind. Das ist nicht mehr bedrohlich. Das Bedrohliche am ursprünglichen Punk ist, dass er quasi sozusagen einen Kommunikationsabbruch inszeniert, dass er völlig neue Zeichen und Bedeutungen erfindet, mit der erstmal die bürgerliche Gesellschaft, die bürgerlichen Medien als Schnittstelle überhaupt nicht klarkommen, die verwirren. Und das, was Hardcore-Punk macht, verwirrt ja niemanden mehr. Ne? Das ist ja das beste Beispiel, dafür ist ja immer diese Slime-Platte, ne? Die zensierte Slime, was heißt die überpiepte Slime-Platte. Das hat ja damals die Punks wahnsinnig gestört, weil sie ihre Punk Platte, also genau das, was sie hören wollten, nicht mehr so gekriegt haben, wie sie es hören wollten. Obwohl die gepiepten Versionen ja viel besser klingen als die nicht gepiepten Versionen. Die klingen ja viel interessanter. Ne? Die höre ich mir lieber an als diese ungepiepte Version, die ich natürlich auch aus Raritätengründen im Regal habe, ganz klar. Aber da klingen die ja viel mehr so wie ursprünglicher Punk mit diesen Störgeräuschen drinnen. Ne? Und man konnte damals aber gut nachvollziehen, wie die Leute darauf reagiert haben, dass ihre Punkplatte jetzt plötzlich nicht mehr so klingt, wie sie es erwarten. Und genau das ist sozusagen das Moment, wo ich dann zumindest für mich sage, naja, gut, das ist ja alles total berechenbar, da gibt's ja kaum noch für mich jetzt Momente der Überraschung oder der Verstörung. Es gibt natürlich in diesem frühen Ami-Punk gibt's geniale Bands, ne? Ich bin zum Beispiel ein großer Fan, trotz aller Homophobie, von den Angry Samoans, ne? Ich finde Black Flag super, ich finde Agent Orange, die erste Platte, ist eine totale super Platte. Ganz klar, ne? Da gibt's auch nochmal so einen kurzen, so was kurzes Neues in diesem Ami-Punk. Im englischen Punk der damaligen Zeit dann schon nicht mehr. Obwohl diese Blood Robots-Aufnahme, die du gerade vorgespielt hast, ist klar, ist nette, finde ich jetzt gut oder so, ne? Würde ich mir jetzt auch zu Hause vielleicht sogar anhören oder so, aber das ist alles dann halt relativ berechenbar. Hm. Ne? Und für mich ist sozusagen das ursprüngliche Punk-Moment einfach Verstörung. Verwirrung, Bruch mit Sachen, die vorher so und so gemacht wurden. Und wenn man sich das überlegt, ich meine, wir reden jetzt von, wie lange ist es her? Wir haben jetzt 2014. Ne? Wenn wir jetzt ins Jahr 1984 zurückzoomen, sind es 30 Jahre, ne? Mhm. Wenn ich mich nicht verrechnet habe. Das heißt ja, quasi 30 Jahre, wo Punk mehr oder weniger gleich sich anhört. Mhm. Und ich mag gerne alten Rockabilly, aber ich muss mir keine Neo-Rockabilly-Band anhören. Mhm. Ne? Oder so, verstehst du? Ich mag gerne Delta-Blues, aber ich muss mir keine heutigen Blues-Interpreten, die traditionellen Blues spielen, anhören. Das ist einfach, stört mich auch nicht groß, aber da passiert ja nichts Neues oder so. Ne? Natürlich gibt's so kleine Veränderungen, aber da passieren nebendran viel spannendere Sachen in den 80er Jahren. Und deswegen interessiert mich dieses Hardcore-Zeugs relativ wenig eigentlich. Also war das, was an Hardcore dann damals, was du ja gerade auch schon angesprochen hast, kurzzeitig nochmal was Neues reingebracht hat, also quasi diese Zeitspanne, bis es verpufft ist und dann so als sich Nische gefestigt hat, ist zu überschaubar, als dass du dich dann damit weiter beschäftigen möchtest, so wie du dich eben mit Punk und NDW beschäftigt hast. Genau, ich würde mich ja auch nicht mit zeitgenössischem Industrial beschäftigen, weil da kennt man ja auch alles, oder das ist ja auch alles bekannt, oder Verfeinerungen von Sachen, die vielleicht mal wirklich verstörend oder schrill oder aggressiv waren, aber ne, und das ist ja bei vielen, vielen Genres so, dass es einfach nur eine Wiederholung ist von Dingen. Das ist eigentlich das, was mich daran stört. Und natürlich auch, dass es dann so eine zu konservativen Haltungen, zu wertkonservativen Haltungen führt. Das heißt, die Leute haben dann irgendwelche Werte, eben schneller, härter, lauter zum Beispiel. Also sowas, was ich dann noch so miterlebt habe auf Konzerten, ne, wo das dann gerufen wurde in meiner Zeit, wo ich dann dabei war. Und mir natürlich auch viele Punkbands angesehen habe. Klar, als Provinzbewohner hatte man ja gar keine andere Chance, als Punk zu sehen. Ne? Avantgarde-Bands haben da ja nicht gespielt. Und naja, also das ist halt dann so... Das wird mir dann einfach zu uninteressant. Es ist jetzt nicht so, dass ich es total dislike oder so, aber ich würde es mir einfach nicht anhören. Ne? Abgesehen von Ausnahmen. Es gibt immer mal eine Band, die dann interessant ist. No Means No ist natürlich, wenn man die überhaupt als Hardcore-Band noch laufen lässt, ist es natürlich eine tolle Band. Husker Du ist natürlich eine tolle Band, klar. Aber ab 90er ist da für mich jetzt nicht mehr so viel Spannendes passiert. Aber davor sind ja viele Sachen passiert und damit beschäftigst du dich ja eigentlich auch nicht wirklich. Wenn man jetzt auf diese Hardcore-Punk-Nische geht. Also Black Flag war ja schon eben vor den 90ern ein bisschen. Ja, ja, natürlich. Also auch wenn jetzt gerade eben die Band zum Beispiel genannt hast, als dass das was ist, was dich noch mit interessiert hat. Aber wir reden ja schon von einem Zeitraum, der ja auch schon parallel passiert, Ende 70er, Anfang 80er. Was ja so ein bisschen dein Fokus ist. Ja, klar. Das gehört für mich da schon auch mit rein, aber ich beschäftige mich auch damit, aber es gibt sicherlich berufenere Leute, um über Black Flag zu schreiben als mich. Ich habe das natürlich auch alles zu Hause stehen, aber ich habe viel zu Hause stehen. Jetzt hast du auch schon so ein bisschen meine nächste Frage vorweggenommen, weil ich dich nämlich eben gerne fragen wollte, ob du dich mit aktuellen Punkbands beschäftigst. Das tust du also eher nicht? Kaum. Oder kaum? Ja, nicht wahrscheinlich nicht. Kannst du wahrscheinlich gar nicht. Und da hatten wir vorhin auch schon kurz drüber gesprochen. Ich würde dir nämlich gerne eine aktuelle Band vorspielen, die du nicht kennst. Das haben wir schon abgeklärt, sonst wäre es langweilig geworden. Und nachdem wir das Lied angehört haben, wirst du einfach einen spontanen Review uns geben. Okay. Und wie viele Zeichen? Du darfst so viel oder so wenig dazu sagen, wie du möchtest. Und was wir hören, sage ich dann auch erst danach, auch wenn ich dir vorhin schon den Bandnamen verraten habe. Und dann geht's jetzt los. Zack. Yeah. Hier ist immer noch DIY or Die auf Radio Z 95,8 und wir haben gerade Mülltüte gehört. Das ist eine aktuelle Band aus Berlin. Ich habe da die zweite 7-Inch mitgebracht, die ist von 2011 rausgekommen auf Hard First Records. Und ja, das ist ein Duo, Gitarre und Schlagzeug, beide singen. Und wir haben den Song Mann gehört. Wie fandest du denn das? Ich habe jetzt leider den Text nicht so gut verstanden, durch die Studiosituation bedingt, aber ja, ich fand das jetzt auch nicht grottenschlecht oder so. Das erinnert mich jetzt an Sachen, die ich halt, die damals auf Weird System Records erschienen sind. So was Blut und Eisen, dachte ich mal kurz, hätte ich so rausgehört und Toxoplasma ein bisschen. Also es ist quasi halt okay, aber auch eine Nostalgieveranstaltung, ne? Finde ich jetzt so. Also Mittelaltermarkt sozusagen. Also ich meine, ja, schön, dass junge Leute sich diese alten Deutschpunk-Platten anhören und dann... So jung sind die gar nicht. Oder auch alte Leute sich immer noch ihre alten Deutschpunk-Platten anhören. Das tue ich ja auch gelegentlich. Ganz nett ist der Gimmick, dass es halt keinen Bass gibt. Mir jetzt aber auch erst durch die Moderation aufgefallen ist, ehrlich gesagt. Also finde ich jetzt weder besonders bemerkenswert noch besonders schlecht. Es ist einfach typischer Deutschpunk, kann man das so sagen? Ich hätte es jetzt nicht so beschrieben, ich habe aber ein bisschen erwartet, dass du es sagst. Für mich, also das, was ich durchhöre, ist glaube ich schon ein bisschen mehr so dieser Hardcore-Punk-Faktor, der da mit dabei ist. Ja, und es wird natürlich auch durch die Texte dann irgendwie so ein bisschen auf eine andere Ebene gehoben. Oder ich zitiere einfach mal kurz, deswegen hatte ich dir auch das Textblatt noch mit in die Hand gedrückt. Und zwar, also es war ja der Song Mann von dieser zweiten 7-Inch. Und der Refrain, der erstmal so ein bisschen albern klingt, wenn man nicht genau zuhört mit diesem Ey Mann, alter Ey, geht dann weiter. Du weißt immer, wo es lang geht. Ey Mann, alter Ey, wer ist hier der Chef? Er braucht ihn, um zu wissen, wer er ist. Selbstbestätigung, ein Stadion applaudiert. Du wirst niemals raffen, was ich im Lächeln von anderen Typen sehe. Das war jetzt nur ein Auszug, der Text geht noch ein bisschen weiter, auch wenn er jetzt nicht besonders lang und besonders komplex ist. Aber das ist gerade so ein bisschen das Schöne, dass es dieses Wertkonservative, das es vielleicht teilweise da zu kritisieren gibt, ein bisschen aufhebt. Und das heißt, ansonsten. Sind die queer oder was? Ich weiß jetzt nicht, ob die sich selber so bezeichnen würden, aber wahrscheinlich würde man das eventuell so dann zusammenfassen können. Gut, ist mir entgangen, dieser Faktor. Aber ja, also wie gesagt, klar. Es ist natürlich schon dieser, es gibt ja diesen Deutschpunk, der dann so dieses leicht metallische Kante drinnen hat, die natürlich aus dem Ami-Punk der damaligen Zeit, also sprich diese, vor allem eben Weird Systems-Platten und sowas, ne, klar. Es ist jetzt nicht dieser klassische, leider nicht dieser klassische deutsche Müllpunk, den finde ich ja super, so, also wenn die, so diese Bands, die auch extrem dumm sind natürlich, so wie Kotzbrocken oder so, der Kotzbrockensänger, ist nicht nur eine Kultfigur, sondern glaube ich schrecklich dumm. Gibt ja so diese Fernsehdoku, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, über Kotzbrocken. Randale und Liebe, genau. Ein fantastische, und das Interessante ist, weil wir gerade von Randale und Liebe sprechen, das ist nämlich ein ganz interessanter Faktor. Das ist ja eine Dokumentation, da geht es um Subkulturen im Ruhrgebiet. Es werden verschiedene Subkulturen vorgestellt anhand von VertreterInnen, unter anderem Rocker, Tets, Punks und Popper. Innen. Und das Lustige ist, man sieht natürlich sofort, dass sozusagen die Sympathie dieser öffentlich-rechtlichen Dokumacher ganz klar bei den Punks liegt, weil die Punks sagen, die Gesellschaft ist schlecht. Ne? Also genau das, was ein öffentlich... Die sind total kritisch. Genau, die sind total kritisch. Also genau das, was damals das Persönlichkeitsideal des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in Deutschland war. Die einzigen, die subversiv in dieser Dokumentation sind, sind die Popper, denn die sagen, wir wollen eigentlich nur konsumieren. Das ist eigentlich die einzig subversive Botschaft in dieser ganzen, also im Medium öffentlich-rechtlicher rechtliches Fernsehen, Deutschland, ARD oder drittes Programm, WDR ist es, glaube ich, 1982, ne? Das ist eine subversive Botschaft, ne? Und daran sieht man, dass sozusagen die Punks damals halt vor allem in dieser Politpunk-Version, vor allem in dieser sehr dummen Politpunk-Version, die Kotzbrocken repräsentieren, eigentlich nichts anderes machen, als das zu sagen, was ihre Religionslehrerinnen etwas eloquenter auch sagen. Und daran sieht man, dass sich sozusagen dieses subversive Moment der Politisierung da relativ schnell abreibt. Ne? Ja, so viel nur zum Thema Randale und Liebe, was, glaube ich, ein ganz gutes, sehr empfehlenswerte Doku auch meines Erachtens ist, was ganz gut zeigt, wo das Problem von Punk ist, dass Punk quasi, wenn er sich politisiert, eigentlich nur gesellschaftlich akzeptierte Botschaften in einer etwas unflätigeren Form raushaut, die in der damaligen BRD niemanden schockiert haben, außer vielleicht Hardcore CDU-WählerInnen, aber die spielen natürlich keine Rolle oder so, ne? In der Wahrnehmung der Medien damals. So. So ein bisschen verrückte Rebellen, aber nette. Naja, Jugendliche, die ein Problem mit der Gesellschaft haben, wie wir damals 68 ja auch. Mittlerweile sind wir ja dann sozusagen in Amt und Würden, aber wir sind natürlich trotzdem noch kritisch und versuchen kritisches Bewusstsein in die Köpfe der Menschen zu bringen. Dieses kritische Bewusstsein, das ist also sozusagen der größte, das damals von den Medien perpetuiert wurde, war der größte Dosenfraß ever. Also das ist sozusagen kein wirklich marxistisches Denken mehr oder sowas, wo ich mich dann noch anschließen würde, sondern es ist grün-alternativer Bullshit. Und was daraus wird, sieht man dann ja, wenn man 10 Jahre in die Zukunft spult, nämlich sprich Ende der 80er, ist das ja sowieso völlig abgetragen sozusagen. Also das bringt nichts, das ist sozusagen die falsches Bewusstsein eigentlich, über das man natürlich jetzt länger reden und das man analysieren müsste. Aber ich denke, das ist auch so ein bisschen das Problem an dieser ganzen DIY-Szene, dass die so ein merkwürdigen politischen Anspruch hat, den man schon kritisieren müsste als Linker, würde ich sagen. Zum Beispiel als linkes Blabla, womit wir dann zum nächsten Song kommen, nämlich sehr gut. Betonkombo, hohle Schweine von der Perfektion ist die Sache der Götter LP, rausgekommen auf AGR 1980. Der Song ist auch auf der Sound Limited 7-Inch in einer anderen Version wesentlich schneller und knüppeliger und ich finde den auf der LP besser, weil er sehr viel atmosphärischer ist und da hören wir jetzt rein. Hohle Schweine von Betonkombo. Ich glaube, auf die können wir uns alle einigen. Ja. Sehr gut. So. Das war ein Betonkombo mit hohle Schweine und es ging um linkes Blabla und Sozialscheiß. Sehr differenziert ausgeführt. Ja, mit schönen so Abzählreimen, ne? Stuss, was dann? Und natürlich, die können natürlich auch nicht wirklich gut spielen, was eigentlich das Interessante an dieser Musik ausmacht, weil wenn die nämlich ihr Lied so hinkriegen würden, wie sie klingen wollen, fände ich es total langweilig. Dann würde sich so ein bisschen, vielleicht nicht Discharge-mäßig, aber so anhören. Aber dadurch, dass die sozusagen das gar nicht so richtig gut hinkriegen, hat diese Musik dann, dieser deutsche Müllpunk, wo ich die jetzt einfach mal eintüten darf, hoffe ich doch, hat der doch noch so interessante Ecken und Kanten und klingt eben nicht so glatt, wie er eigentlich klingen will, bloß er schafft es halt nicht. Ne? Und in dem Moment, wo er es dann schafft, wo dann die Leute sozusagen in den mittleren 80ern, wo es dann Tonstudios gibt, die schon wissen, wie eine Punkplatte klingen soll und genau die Produktion hinkriegen, die die Band haben will, dann wird dieser Deutschpunk halt unglaublich langweilig, weil aber Betonkum ist doch, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel dafür, dass die eben nicht so klingen wollten. Nee, die wollten nicht so klingen. Nee, ja. Die hatten nur quasi keine Strukturen in den, wobei die haben das wahrscheinlich sogar in diesem Harris-Studio aufgenommen, kann das sein? Das weiß ich nicht. Bei John Harris, also wo er, aber trotz allem, sie kriegen es halt nicht so hin. Das ist ja so eine Band aus dieser Berliner Besetzerszene, ne, die auch relativ, die halt in diesen besetzten Häusern Kreuzberg gewohnt haben und diesen Häuserkampf mitgemacht haben, soweit ich weiß. Und natürlich auch auf alles geschimpft haben. Das ist ja auch so das Typische, was quasi nicht 0815 Punk war. Ne? Mhm. Es gibt ja gerade, ich glaube sogar von Betonkombo, so diese Aussage über das Zickzack-Label. Industriescheiße. Dass das alles Industriescheiße sei. Und da kann man, was ich mal ganz gerne mache, ich spiele den Leuten dann, erzähle davon in meinem Vortrag und spiele den Leuten dann Zickzack-Platten vor, die wirklich absolut unhörbar sind. Ne? Also wirklich Krach, Lärm, total avantgardistisch. Und sagst, okay, das ist also laut Betonkombo dumme Industriescheiße und so. Also man sieht auch, dass sozusagen die Wahrnehmungen eigenartig verschoben sind, aber das ist ja auch typisch für den frühen Deutschpunk, dass die Wahrnehmungen, also dass Selbst- und Fremdwahrnehmung oder Welt- und Weltkonstruktion nicht übereinstimmen, hat ja auch ein produktives Moment natürlich manchmal. Ja, wir haben jetzt ja einige deutsche Platten gehört und haben jetzt auch sehr viel über sowohl deutsche Punkmusik als auch deutschen Müllpunk geredet. Und viele deiner Vorträge und auch dein Buch über Als die Welt noch unterging oder auch deine Vorträge zu dem Thema Deutschpop halt's Maul handeln ja größtenteils oder ausschließlich von deutscher Popmusik, deutscher Punkmusik, NDW-Musik. Und tatsächlich, da würde mich interessieren, weil ich mich ja da auch selbst oft ertappe, weil ich mich ja auch sehr für Punk, Hardcore auch in Deutschland interessiert, der 80er und auch der späten 70er, wie du oft mit den Ekligkeiten umgehst, die einem da oft begegnen. Und ich denke ja gerade bei NDW und deutscher Popmusik, aber natürlich auch beim Punk der 70er und 80er stolpert man ja sehr oft über Dinge, die einen schaudern lassen. Ich meine Betonkombo als Beispiel, wie die wir gerade gehört haben. Wir sind uns einig, eine großartige Platte, aber der zweite Song auf der LP ist Nazis raus. Nein, Besatzer raus. lässt uns, ich weiß jetzt nicht, ob er Besatzer raus heißt. Ich glaube, der hat einen etwas nicht so Plattennamen, aber er handelt ja eben von einer Thematik, die und sehr oft etwas eher erschaudern lassen, wie man vielleicht im Zeitgeist der 80er dann noch begreifen könnte. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, wie gehst du mit den ganzen Ekligkeiten und auch diesem ambivalenten Gefühl um, was dich bei deutscher Popmusik, worauf du das so triffst? Naja, ich glaube, das ist natürlich eine komplexe Frage. Ja. Also ich glaube, dass sozusagen das Spannende an deutscher Popmusik für mich ist, dass deutsche Popmusik ein Widerspruch in sich ist, weil Pop ist sozusagen etwas, was zwar kosmopolitisch funktioniert und internationalisiert funktioniert, also quasi in die Welt hinein funktioniert, aber natürlich in Deutschland eine besondere Rolle insofern zumindest spielt, weil Popmusik ein Entnazifizierungsinstrument war, würde ich zumindest immer behaupten. Ne? Ob bewusst oder nicht, es hat so gewirkt auf die Jugendlichen. Und gleichzeitig kriegen deutsche Popmusik, richtig gute Popmusik, nicht hin. Da gibt's also fast kein wirkliches Beispiel, dass in Deutschland wirklich gute Popmusik mal produziert worden wäre. Sie kriegen immer nur Popmusik zweiter Ordnung hin. Und das hat natürlich was sehr Spannendes für mich. Diese Diskrepanz zwischen dem, was Popmusik eigentlich ist und was in Deutschland daraus wird, die finde ich, die interessiert mich. Ne? Und die finde ich auch ästhetisch spannend. Das war zumindest lange Zeit so. Heute könnte man darüber streiten, ob es heute perfekte deutsche Popmusik gibt in so einem Radioformat-Sinne oder auch im Indie-Bereich, ne? Aber da fällt es natürlich dann weg, sozusagen, ne? Also deutsche Popmusik ist immer von einem gewissen Unbehagen an sich selbst, also auch an ihrer im eigenen Popmusiksein erschaudert, kann man vielleicht sagen, ne? Grönemeyer oder so, ne? Das ist ja keine normale Popmusik. Das heißt, irgendwas ist da ja komisch an dieser Musik, irgendwas ist verkrampft, irgendwas ist seltsam. Ich möchte jetzt keine Lanze für Grönemeyer brechen, aber der ist so ein gutes Beispiel dafür. Das ist keine Popmusik. Das funktioniert nicht wie Beatles oder ABBA oder was weiß auch ich, was auch immer. Ne? Also es funktioniert nicht so. Möchte es aber gerne, kriegt's aber nicht hin. So, das sind die Ekligkeiten, auf die du ansprichst. Also ich nehme an, du meinst sozusagen diese komischen, dieses komische Spiel mit NS-Bezügen im deutschen auch, Punk. Aber auch zum Beispiel gerade im NDW der positive Bezug zum Beispiel zur deutschen Sprache, dieses Hey, Popmusik, wir können es auch auf Deutsch, also ja, aber, ein paar plumpe Mainstream-Beispiele zu nennen, Ideal Nichts, die ja sich schon sehr positiv auch auf Deutschland und die deutsche Sprache als Ausdrucksmittel im Gegensatz zum Angloamerikanischen ja schon auch gesehen haben. Naja gut, es ging natürlich darum, also man muss, glaube ich, generell eine Unterscheidung einführen. Als Idealdeutsch gesungen haben, ne, gab es Deutschland nicht. Das darf man nicht vergessen. Es gab damals kein Deutschland. Es gab die BRD und es gab die DDR. Und das macht einen wahnsinnigen Unterschied, denn es war quasi eine Sprache ohne Nation zumindest. Oder zumindest ohne diesen heilen Boden, den Sprache in der Fantasie konservativer ja eigentlich repräsentieren soll. Ne? Es war sozusagen... Deutsch zu singen war ein Ausdruck dieser Zerrissenheit dieses Landes Deutschland, die ambivalent wahrgenommen wurde, also sowohl als etwas sehr Gutes als auch als etwas Tragisches oder so, Ausdruck zu verleihen. Und deswegen gibt's ja auch diese ganzen englischen und französischen Bands, die plötzlich mit deutschen Namen, mit deutschen Texten experimentieren. Gibt's ja massenhaft Bands, ne? Child Molesters oder sowas kennt ihr vielleicht, so eine kalifornische Punkband der ersten Stunde. Wir lieben die jugendlich Mädchen, hieß ihr Song oder so. Ne? Also so falsches Deutsch, aber aus irgendeinem Grund interessieren die sich für den deutschen Klang, für diese Bedeutungen, die am Deutschen dranhängen. Vielleicht auch, weil es eine besondere Form von Entfremdung darstellt. Das wäre meine These im damaligen Moment. Heute ist es nicht mehr zu haben, weil heute gibt es Deutschland wieder. Gibt es keine zwei Deutschlands, ne? Es gibt auch keine innerdeutschen Beziehungen mehr, um so ein schönes Wort aus der damaligen Zeit zu zitieren, sondern es gibt nur dieses eine Deutschland, das wieder frech wird und das wieder meint, es könnte sozusagen Weltmacht sein oder zumindest irgendeine Bedeutung haben. Das ist eine ganz andere Ausgangssituation. Es gibt etliche in dieser NDW, da gibt es natürlich alles Mögliche. Wir reden ja von ganz vielen verschiedenen Leuten, die irgendwas machen mit unterschiedlichen Intentionen, aber es gibt ganz viele positive Bezüge auf die BRD. Als dieses Nicht-Deutschland. Und zwar nicht so sehr bei den Politpunks, die hatten dann eher so ein Problem mit der BRD, aber es gibt so Bands wie Freiwillige Selbstkontrolle, die so Pressefotos rausgegeben haben, wo unter ihren Köpfen steht Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland. Ne? Oder diese Songs gesungen haben wie die BRD findest du okay, die DDR gefällt dir immer mehr. Also wo sozusagen genau diese Situation als etwas sehr Positives oder als etwas zumindest ironisch Besetzbares akzeptiert wird. Und nicht geklagt wird, warum haben wir Deutschen kein Vaterland mehr oder so. Ne? Was es natürlich auch gibt, in diesen Besatzer-Raus-Songs kommt dann eher die Gegenseite zum Tragen. Wobei das natürlich auch einfach nur linkes Blabla der damaligen Zeit war. Das ist einfach Friedensbewegungsquatsch, ne? Der damals halt sehr en vogue war. Ne? Das haben ja auch viele andere Leute so gesagt. Das haben ja nicht nur Politpunks so gesagt. Ne? Aber das war halt so wie man quasi gegen Kirche, gegen Staat, gegen die Bundeswehr, gegen Krieg, gegen Bullen, gegen Nazis war man halt auch gegen die Besatzer. Das war halt einfach so eine Agenda, das musste man nur so abhaken. Ne? Da hat man jetzt so einen Anti-Besatzer-Song, dann macht man den Anti-Hausbesitzer-Song, dann macht man und so weiter und so fort. Ne? Insofern ist das ein sehr spannender Diskurs und diese Ambivalenzen sind eigentlich sehr interessant. Und es gibt ja quasi ganz viele, also was man vielleicht an der Stelle nochmal kurz einbauen muss, weil es wirklich eigentlich total abgefahren ist, es gibt ja relativ viele sehr, sehr geschmacklose Punk-Songs in Deutschland produziert und aufgenommen über den Holocaust, ne? Die sich sehr unterscheiden von dem, was jüdische Punks in New York dazu zu sagen hatten, die ja eigentlich dieses Spiel angefangen haben, Ramones und sowas und Dictators und so. Es gibt ja sehr viel in Deutschland, sehr viel Texte, Party in der Gaskammer, in Dachau ist eine Disco, im KZ war es doch so nett und solche Sachen. Und das ist natürlich erstmal merkwürdig, aber wenn man sich vorstellt, das sind die ersten bekannten Dokumente, wo jemand in Deutschland in einer Wir-Perspektive oder in einer Ich-Perspektive vom Holocaust redet und noch dazu sagt, es war eigentlich nichts, was wozu uns Hitler gezwungen hat, sondern das war ein großer Spaß. Also es ist quasi ein Vorklapp oder eine Vorschau oder ein Trailer zum oder ein Prequel zum Goldhagenbuch. Oder Belson was a guess. Belson was a guess, da ist es auch schon einmal kurz verhandelt worden. Aber in Deutschland wird es ja massenhaft produziert. Da gibt es ja mindestens 20 solche Songs, die auch wirklich auf den Holocaust fokussieren. Also nicht nur die lustigen Stiefel marschieren über Polen oder so, sondern auch wirklich das, die Gaskammer im Blick haben. Ne? Und es ist extrem geschmacklos, aber es ist quasi ein... Die ersten, die sagen, jawohl, der Holocaust wurde von uns allen, also von den Deutschen begangen, nicht nur von Hitler und seinen Angestellten, sondern von den Deutschen begangen, das waren die Punks. Das wurde in der Linken damals so kaum thematisiert. Ne? Da waren immer, gab es immer nur die bösen Nazis und das verführte Volk. Und die Punks sind die ersten, die damit brechen in so komischen, völlig provokativen, seltsamen Songs. Also das muss man auch dazu sagen. Ich finde, das ist eine sehr spannende Ambivalenz, die natürlich trotzdem vergisst, dass diese Songs dann auch, wie im Fall von der Gruppe Attraktiv und Preiswert mit ihrem Song Dachau, Leuten zu Ohren kommen, die tatsächlich die Gaskammer überlebt haben und die dann sagen, was ist denn das, bitteschön, ne? Ja, aber da muss man sagen, ich denke, viele der frühen Punks haben sich ja auch auf eine gewisse Art und Weise teilweise, was man auf Fotos gesehen hat, ich habe Fotos mal im Internet gefunden, Anfang der 80er, das war sogar, glaube ich, sogar auf einer Blut- und Eisen-Show, wo Punks Davidsterne auf ihre Lederjacken geschmiert haben. Ich denke, viele der Punks haben sich vielleicht auch in der Zeit sogar auch in gewisser Weise, auch wenn es natürlich auch geschmacklos, anmaßend und auch historisch falsch ist, aber mit den Juden identifiziert. Ja, aber das ist ja billig. Also das ist ja wie... Es ist mir jetzt nur eingefallen, weil zu dieser frühe deutsche Punk... Ja. Aber das finde ich eher, das finde ich eher Panne, sozusagen. Das kann, ja, das steht dir als Deutscher nicht zu. Ne? Ja. Aber sich mit den Tätern zu identifizieren und es so, trotzdem auf so eine gebrochene Art und Weise zu machen, das finde ich extrem spannend, weil da wird wirklich das kollektiv Verdrängte einfach mal so auf den Tisch geklappt. Ne? Aber jedenfalls, es gibt sehr, sehr viele spannende Ambivalenzen und interessante Diskurse, die heute natürlich alle sozusagen zum Stillstand kommen, weil es eine offizielle deutsche Poprepublik gibt, weil es die Popakademie Mannheim gibt, weil es Leute wie Dieter Gorni mal zumindest gab, weil es sowas wie diese Radiodebatten, also diese Quotendebatten gibt und weil es so Bands gibt wie Tomte zum Beispiel, die einfach einen völlig mit sich selbst identischen deutschen Popspielen, die wo nichts mehr komisch klingt oder sperrig klingt oder verstört. Davon handelt ja auch das Buch, das ich eigentlich schon längst geschrieben haben sollte, aber mit dem ich leider noch gar nicht angefangen habe, aber das man trotzdem vielleicht kurz ankündigen kann, dass irgendwann, sobald es fertig ist, dann im Ventilverlag erscheinen soll, Deutschpop als Maul. So viel zur Eigenwerbung, danke. Ja, noch abschließend, bevor wir dann uns auch mal wieder noch Musik widmen würden, noch ein Gedanke, der mir oft immer bei dieser ganzen deutschen Sache kommt, was ich halt auch wirklich bei dem frühen Punk in Deutschland, der Ende der 70er, aber auch den frühen Hardcore-Bands in Deutschland interessant fand und was ich bei vielen aktuellen Bands in Deutschland sehr vermisse, ist doch dieses, bitte mich, liebe Hörer und Hörer, nicht falsch verstehen, dieses gewisse Deutsche in der Musik, dieses Spiegeln der Lebensrealität, das Spiegeln und auch das Aufnehmen der gesellschaftlichen Einflüsse. Ich weiß nicht, du hast ja gemeint, du verfolgst nicht viele aktuelle Bands, aber ich würde fast so weit gehen, dass doch... Nicht viele aktuelle Punkbands. Aktuelle Punkbands, ja. Pardon. Dass doch eigentlich ein sehr großer Teil der aktuellen deutschen Hardcore-Punk-Szene größtenteils sich an den USA orientiert und eigentlich diese deutschen Einflüsse, die von außen auf einen kommen, die eklig sein können, die verstörend oder bedrohlich sein können, eigentlich sehr außer Acht lassen, was eben der frühe Punk in Deutschland oder der frühe Hardcore eigentlich nicht gemacht hat. Ich meine, ich habe eben so eine Band wie Blut und Eisen genannt. Ich meine, deutscher geht's gar nicht. Der Name ist deutsch durch und durch. Die Band hat ja teilweise auch in ihren Songs doch auch so Volksmusik-Elemente manchmal mit eingebaut. Es waren Spiegeln der Gesellschaft und das ist etwas, das ist ein Kumpel von mir, dem ich mal Blut und Eisen gezeigt habe, hat mir so gemeint, das klingt mir viel zu deutsch, das finde ich kacke. Da merke ich aber, da machen Blut und Eisen oder auch viele der Bands, die wir jetzt auch schon angesprochen, abgefeiert haben, eigentlich ja vieles richtig, dass sie, ich meine, der amerikanische Punk und Hardcore, der von so vielen ja komplett abgefeiert wird, der spiegelt ja auch die amerikanische Gesellschaft wieder und nimmt das alles auch in der Musik auf. Das war zumindest der Claim, mit dem er sich dann Anfang der 80er Jahre vom englischen Punk unterschieden hat. Ja. Ne? Das ist sozusagen diese Surf-Elemente zum Beispiel bei nicht nur Agent Orange, auch bei Dead Kennedys natürlich zum Teil und so weiter. Ja. Und Text und Ästhetik. Aber das ist natürlich eine schwierige Frage, weil ich glaube, es ist nicht mehr so leicht geworden. Ich meine, damals waren diese deutschen Elemente natürlich ein ganz klarer Signifier. Man hatte ja quasi gar keine andere Pop-Tradition in Deutschland als zum Beispiel den Schlager. Ne? Deswegen haben ja diese NDW-Bands dann auch so oft Schlagersongs gecovert oder auch so schlagerhafte Momente versucht zu emulieren und so. Heute ist das einfach alles sehr viel komplizierter. Heute hast du auch einen komplett ausdifferenzierten Rechtsrock. Du hast einen komplett ausdifferenzierten Mainstream-Pop auf Deutsch. Das ist alles viel schwieriger geworden. Deutschland ist auch natürlich trotz allem komplexer geworden. Na, die BRD, das war natürlich schon immer auch so, also die alte BRD war natürlich schon auch immer so ein lustiges Terrarium-Prinzip. Ne? Das war so unter Glas, so eine Käseglocke außenrum. Heute ist ja der Durchlauf auch viel höher. Ich weiß nicht, ob man sich heute auf deutsche Elemente beziehen müsste. Keine Ahnung, das müssten die Punkbands unter sich ausdiskutieren und dann mit Ergebnissen vorstellig werden. Dann kann ich was dazu sagen. Ja, also natürlich ist es immer eine spezifische Qualität von Popmusik oder auch von Punkmusik, auf ihre unmittelbare Umgebung zu reagieren und sie zu verarbeiten und quasi auch sie quasi sehr ambivalent zu verarbeiten. Das haben einige deutsche Punkbands oder Wavebands ganz gut hingekriegt damals. Ein Beispiel, was wir jetzt, glaube ich, gleich als nächstes hören werden, ist die Gruppe Autofick. Die Gruppe Autofick ist relativ unbekannt gewesen in den letzten Jahren, aber durch Blogs und so ein bisschen verbreitet worden. Autofick war so ein Projekt aus Tübingen von einschlägig bekannten Leuten aus der Tübinger Szene, die unter anderem in Bands wie Zimt und so gespielt haben. Und Autofick war eine Konzeptband gewesen, die hatten sich bewusst so einen für sie punkig klingenden Namen gegeben, in der Hoffnung, so kenne ich die Geschichte zumindest, ich hoffe, sie stimmt, wie ich sie jetzt erzähle, um dann quasi auf Punk-Festivals damit eingeladen zu werden, als die Band Autofick, um dort aber quasi gar nicht Musik zu spielen, sondern eine Podiumsdiskussion mit dem Publikum zu führen, was natürlich ungefähr das Letzte war, was die Punks 1982 haben wollten auf einem Punkkonzert, war eine Podiumsdiskussion darüber, was Punk ist und so weiter. Sie haben eine Kassette veröffentlicht, diese Kassette Pogo, ein praktischer Leitfaden, gibt's dann auch als LP-Pressung von vor ein paar Jahren, auch schon wieder vergriffen natürlich. Und da ging's so ein bisschen so KLF-buchmäßig um die Frage, was ist eine Punkband, wie gründet man die, wie operationalisiert man diese ganzen Sachen, was gehört dazu? Und zwischen diesen Spoken-Word-Sachen gibt es dann immer auch ein paar Musikbeispiele, die das illustrieren sollen und die für mich zum Besten gehören, was es im deutschen Punk damals so gab. Wir hören jetzt den Song, ich glaube, er heißt Eiskaffee von dieser Kassette, plus Vorrede, die den Song erklärt. Und das ist sozusagen ein Song über Tübingen 1982, über Provinz 1982, deutsche Provinz 1982 und wie man sich in ihr subkulturell bewegt oder verhält und wie man sozusagen, was man da wahrnimmt. Als kurze Fußnote vielleicht noch Tübingen, das Mega-Klischee über Tübingen ist ja Eiscafés, dass es da eben so eine gewisse Lifestyle, eine gewisse Lebensart gibt, die da gepflegt wird, dass es sehr viele Eiscafés gibt, dass es sehr gemütlich ist und darüber hat die Gruppe Autofick einen Song gemacht, den wir jetzt hören. Freitags, wenn die jungen Angestellten, seien sie Zahnarzthelferinnen oder Buchhalter, das Kantinenessen um die Mittagszeit und die Tütensuppen am Abend hinter sich haben, verbringen sie 2 Stunden vor dem Spiegel, stecken 100 Mark in die Gesäßtasche und steigen ins Auto und fahren in die Stadt, um die Orte zu besetzen, an denen sie ihre neue Kleidung präsentieren können. Die Autoficker mögen diese jungen Menschen und würden sich gerne viel öfter mit ihnen beschäftigen, doch leider ist der Freitag der einzig mögliche Probentermin, da die Musiker sich unter der Woche viel lieber in der Stadt herumtreiben. Es ist so schön zu sehen, wie die Leute Freitagabends vor dem Eiscafé im Auto die Musik aufdrehen. Es ist so schön zu sehen, wie die Leute Freitagabends vor dem Eiscafé im Auto die Musik aufdrehen. So schön, so schön, so schön, so schön. Ja, es ist so schön zu sehen, wie die Leute am Freitagabend vor dem Eiscafé im Auto die Musik aufdrehen. Und ob das jetzt Zynismus ist, Sarkasmus, Affirmation oder Kritik, weiß, glaube ich, niemand zu sagen. Und das ist quasi eine der Qualitäten des frühen Deutschpunks. Ambivalente Botschaften, die mehrfach kodiert sind, in die Welt zu setzen. Ja, So viel, glaube ich, mal zum Thema deutscher Punk und Wave und Ambivalenz und so. Das ist auch eine typische Popmusikqualität. Eben gerade deswegen, weil Popmusik meines Erachtens zumindest immer in der Inszenierung besteht. Die Kunst der Popmusik, der Popkultur ist die Inszenierung, nicht die Authentizität, die ja quasi in so DIY-Szenen gerne gehegt und gepflegt und als Wert ausgegeben wird, sondern quasi sozusagen ein anderer zu werden in der Inszenierung als der, der man dann abends nach Feierabend ist. Das ist sozusagen die Kraft der Popmusik, die dann auch zu Gender-Geschichten natürlich führt und all diesen Dingen, die ja das Spannende für mich an der Popkultur darstellen. Authentizität loben wir ja meist sehr bei Platten, die wir vorstellen. Ja, ja, da springen wir total drauf an. Und ja, dann ja, du hast noch ein paar andere unauthentische Platten dabei. Ich habe ja unauthentische also, Popplatten. Ich glaube, dass eben sozusagen das politische Moment der Popkultur auch darin besteht, quasi den alten bürgerlichen Wert der Authentizität sozusagen in dem Erdboden sozusagen gleich zu machen oder ihn zu attackieren durch Inszenierungen, was heute so auch nicht mehr funktioniert, weil heute weiß ja jeder schon, dass Popmusik eine Inszenierung ist und auch Mülltüte weiß wahrscheinlich, was der frühe Deutschpunk war, was deutscher Müllpunk ist und so weiter und beziehen sich dann so darauf, also es ist quasi, damit ist heute kein Blumentopf mehr zu gewinnen, aber in der Hochphase der Popgeschichte, der Popkultur war das eben durchaus anders. Ne? Da haben so zum Beispiel auch so Linke dann gerne auch sich über Popmusik aufgeregt, weil sie künstliche Gefühle verkauft, weil sie künstliche Bedürfnisse erzeugt, anstatt zu sehen, dass darin ja eine subversive Sprengkraft liegt, die über das Bestehende hinausweist oder die zumindest das Bestehende für einen kurzen Moment absentieren kann, zum Verschwinden bringen kann. Und deswegen finde ich gerade, dass auch so ganz große Popbands oft viel subversiver sind als kleine Tellerrand-DIY-Bands, die sozusagen immer nur in der eigenen Szene und im Kodex der eigenen Szene und in den Moralvorstellungen der eigenen Szene und in diesem, ja, in dieser Dunstglocke eben operieren müssen. Also auch vor allem müssen, weil ihnen gar keine andere Möglichkeit bleibt, weil diese Wertesysteme dürfen ja nicht überschritten werden. Deswegen glaube ich, dass so große Popbands oft viel subversivere Sachen gemacht haben. Nicht nur die Beatles natürlich, die einem da möglicherweise sofort einfallen, sondern ich würde gerne noch auf eine meiner absoluten Lieblingsbands jetzt zu sprechen kommen, die Carpenters. Die Carpenters kennt ihr alle, auch wenn euch das gar nicht bewusst ist, weil ihr alle die Songs der Carpenters kennt. Die Carpenters waren die erfolgreichste Band oder eine der erfolgreichsten Bands der 70er Jahre weltweit, haben Millionen und Abermillionen von Platten verkauft, riesige Hits gehabt und wollten auch eigentlich gar nichts anderes tun als das. Also sie wollten eigentlich nur eine erfolgreiche Popband sein. Wenn man genauer drauf zoomt, entdeckt man aber unglaublich viele interessante Widersprüche in dieser Bandkonstruktion. Die Bandkonstruktion der Carpenters ist die, dass es zwei Geschwister sind, Richard und Karen Carpenter, die sozusagen ihren Familiennamen zum Bandnamen gemacht haben und dann halt mit wechselnden Begleitmusikern spielen. Zwei hochbegabte junge Menschen, Richard Carpenter als Arrangeur, als Komponist, als Musiker und Karen Carpenter auch als Musikerin. Sie war nämlich Schlagzeugerin in dieser Band. Sie ist eine der ersten Schlagzeugerinnen der Popgeschichte, die quasi auch in allen möglichen Rahmen als Schlagzeugerin aufgetreten ist, bei Fernsehshows, im Weißen Haus vor Willy Brandt, der bei Richard Nixon als Staatsgast vorstellig wurde und so, ist sie eben schlagzeugspielend als Sängerin der Carpenters, also sie war Schlagzeugerin und Sängerin gleichzeitig aufgetreten. Sie ist eine der besten Schlagzeugerinnen aller Zeiten, würde ich mal sagen. Sie ist eine wahnsinnig gute Schlagzeugerin, was man gerne vergisst, weil sie eben auch eine der besten Sängerinnen ist, die es jemals in der Popgeschichte gab und sozusagen ihr Gesang dann, sozusagen ihr Schlagzeugspiel doch dann auch oft gerne überschattet, was dann auch dazu geführt hat, dass das Management und auch ihr Bruder wollten, dass sie das Schlagzeug aufgibt, was sie nach langem Drängen dann immer mehr getan hat, was dann aber zur Folge hatte, dass sie quasi eine vielleicht schon angelegte Magersucht bei ihr extrem ausgebrochen ist, woran sie dann auch 1983 verstorben ist, was wiederum dazu geführt hat, dass der Begriff Magersucht in aller Munde war, was man vorher auch nur sozusagen als Spezialistin kannte, war dann plötzlich in den Abendnachrichten, weil Karen Carpenter eben daran gestorben ist, also ein ganz, ganz schrecklicher Tod. Sie war am Schluss auch wirklich nur noch ein Strich in der Landschaft, ne? Und die Carpenters, das Tolle an den Carpenters ist, dass sie quasi über also alle ihre Songs, die so selten von ihnen selber geschrieben wurden, die sie meistens covern, alle ihre Songs handeln eigentlich vom Versprechen der Popmusik, das nie eingelöst werden kann. aber das umso dringlicher wird, je weniger es eingelöst werden kann. Also sie glauben an dieses Versprechen, Karen Carpenter glaubt an die Liebe, wie sie Popsongs darstellen und singt immer wieder Lieder über die Liebe in Popsongs, also nicht über Liebe, sondern über Liebe, wie sie in Popsongs dargestellt wird. Und ja, ich finde das unglaublich berührend, weil ja, vielleicht hören wir einfach einen ihrer größten und auch ihren ersten Welthit, Close to You. Den kennt ihr alle, aber wir hören ihn uns vielleicht trotzdem nochmal an. Das ist einer der besten Songs darüber, wie Popliebe funktioniert. Sozusagen wahrscheinlich die orchestralste oder die üppigste Aufnahme, die in dieser Sendung jemals gespielt wurde. Aber das muss ja auch mal sein. Das ist bestimmt so. Aber deswegen ist es ja auch sehr gut, dass wir uns heute über solche Sachen unterhalten. Und wie du gerade angesprochen hast, weil du meintest, dass wir Carpenters alle kennen, auch wenn wir den Namen nicht kennen. Mir ging es genauso. Ich hatte davon gelesen im Zusammenhang mit deinem Vortrag, den du da auch drüber hältst oder gehalten hast. Ja. Und habe dann da mal reingehört und habe es auch erkannt. Aber mir war diese Geschichte nicht bewusst, diese tragische und auch interessante Geschichte. Was ja schön ist, ist zu sagen, es gibt dieses Freiheitsversprechen, das Popkultur begleitet. Popkultur ist Selbstverwirklichung, aber Karen Carpenter konnte sich natürlich dann doch nicht so selbst verwirklichen, wie sie sich gerne selbst verwirklicht hätte, nämlich Schlagzeugerin, was ihr ja total wichtig war. Sie hat immer gesagt, I'm the drummer here, I'm a drummer who sings. Das Allerwichtigste an ihr, in ihrer Selbstbeschreibung, war immer das Schlagzeug gewesen. Das durfte sie dann irgendwann nicht mehr spielen, weil es dann doch nicht gepasst hat. Und dieser Widerspruch ist für mich in der Musik der Carpenters immer zu hören. So schön sie ist, ne? Wir hören close to you. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair and golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. Like me, they long to be close to you. Close to you. Hier ist immer noch DIY or Die auf der 95,8, auch wenn wir gerade die Carpenters gehört haben. Worum geht's denn in dem Lied, das wir gerade gehört haben? Das heißt Close to You. Close to You. Es geht um irgendwas Romantisches. Es geht um irgendwas Romantisches. Es geht quasi um den Märchenprinzen oder den Traumprinzen, das Popmärchen, von dem hier diese weibliche Stimme Karen Carpenter singt, der aber quasi ein Produkt der Traumfabrik ist. Ne? Also es gibt im Refrain heißt ja immer, dass die Engel aus Mondstaub und aus was auch immer, also aus so typischen Klischee-Disney-Zutaten einen Traumprinzen, einen Prince Charming zusammengebaut haben und den schmachtet sie jetzt an. Und immer wenn er in ihrer Nähe ist, tauchen plötzlich Vögel auf. Diese Vögel, die kennt man, glaube ich, aus Bambi, ne? Immer wenn bei Bambi ein Glücksmoment evoziert werden soll und Schneewittchen, sind da plötzlich Vögel. Also es ist quasi. Bambi ist im schlimmsten Moment, wo die Mama stirbt, fliegen auch Vögel. Ja, aber es, okay, dann sind die Vögel das sind ein schlechtes Beispiel. Also gut, dann einigen wir uns auf Cinderella. Und jedenfalls sind diese Vögel Gefühlsverstärker, ne? Sozusagen Veräußerlichungen von inneren Bewegungen im Subjekt und auch immer so ein Rahmen. Ja, genau, es ist so ein Rahmen. Und falls man gerade eben nicht aufgepasst hat, sieht man die Vögel, weiß, große Gefühle. Genau. So. Und es geht auch darum, dass dieser Prinz, der kann nie ihr gehören, weil er gehört allen. Ne? Weil die anderen, all the girls in town follow you all around. Also sie muss diesen Pop-Traum mit anderen teilen. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil das ist das Wesen des Pop-Traums. Pop-Liebe ist eine polyamoröse Angelegenheit. Ne? Man ist nie mit dem Subjekt dieser Pop-Liebe alleine, sondern man teilt es immer mit anderen. Und das ist natürlich was sehr Subversives in einer damals noch streng monogam orientierten, oder was ist nicht monogam, aber heteronormativ organisierten amerikanischen Gesellschaft, ist Popmusik immer so eine kleine Luke auf etwas anderes, was Popmusik selber nie bewusst sein muss, aber sie hat die Kraft dazu, dass sie tut das einfach, weil sie eine kulturindustrielle Ware ist. Also man kann sich diesen Text ja auch mal im Netz runterladen und genauer durchlesen. Der ist voll an interessanten Bildern. Und so ist es bei allen Songs der Carpenters. Obwohl es natürlich auch kein Song von ihnen ist, sondern ein Song von Burt Bacharach, den sie aber erst in ihrer Interpretation, die eine Umarrangierung bedeutet, ein Umarrangement bedeutet, zum Welthit wurde. Vorher war das sozusagen so ein Flop quasi, den andere Künstler, Künstlerinnen gesungen haben. Und ein schöner Sprung in eine ganz andere Ecke anhand von diesem Lied wäre jetzt zum Beispiel, dass natürlich auch dieser Song nicht den Carpenters gehört, sondern auch dieser Song gehört allen. Dieser Song gehört zum Beispiel auch einer Band, die ich sehr schätze, The Shags. The Shags, muss man sie erklären? Kurz und knapp, ja, bitte. Kurz und knapp, okay. Diese Medien. Also nicht uns, aber den HörerInnen also, okay, einen kurzen Hinweis geben, worum es bei den super tollen Shags geht. The Shags, leider haben wir jetzt hier keinen Fernsehen, sonst könnte ich das Cover hochhalten, dann ist alles klar. The Shags sind drei amerikanische Schwestern, deren Vater irgendwann von einer Wahrsagerin drei Prophezeiungen gemacht bekommen hat. Die letzte Prophezeiung, die ersten beiden sind eingetroffen. Die letzte Prophezeiung war, dass seine Töchter eine berühmte Popband werden würden. Und deswegen hat er ihnen eine Schallplattenaufnahme finanziert, ungeachtet der Tatsache, dass sie gar nicht spielen konnten. Und dann haben sie eben diese Platte Philosophy of the World aufgenommen. Die voller tiefer Weisheiten ist. Die voller tiefer Weisheiten ist und voll unglaublich einem kindlich naiven Weltvertrauen in einer Musik, in der eigentlich irgendwie nichts stimmt, die quasi eigentlich schon DIY ist. Und die Platte wurde auch aus so einer Private Press Geschichte unendlich wertvoll, wenn man sie im Original hätte. Ich habe sie leider nur als Repress hier. Die von Frank Zappa dann zu einer der wichtigsten Platten der 70er Jahre erklärt wurde, weil hier eine Band wirklich noch lange vor Punk überhaupt nichts kann, aber es trotzdem mit einem Enthusiasmus tut, der einfach berührend ist. Wir hören zum Beispiel Who Are Parents. Und ja, und tatsächlich hatte auch diese dritte Prophezeiung dann recht, denn mittlerweile gibt es Filme und Musicals über die Shags. Mittlerweile sind die Shags über den Umweg einer Incredibly Strange Music-Rezeption wirklich zu Stars geworden. Sie treten zum Teil sogar heute wieder auf als 60-jährige Frauen mit einem absolut unpoppigen Approach sozusagen. Also die eben nicht aussehen wie Popstars, sondern bizarr. Aber das ist eben die Kraft der Shags. Und wir hören jetzt eben Who Are Parents, ein Lied darüber, wie toll Eltern sind. Und was sie alles für einen tun. Was sie alles zum für Beispiel einen tun. Platte bezahlen. Zum Beispiel zwingen eine Band ja, zusammen. Genau. Sie wurden auch so ein bisschen gedrängt, glaube ich. Ja, so ein bisschen so eine Jackson 5 Story ist im Hintergrund. So, ihr macht das jetzt und werdet berühmt. Genau. Shags. Let's go. Hey. Waren The Shags mit Who Are Parents? Ich habe vorhin noch ganz diese, also der Link wäre eigentlich gewesen, dass die Shags natürlich auch diesen Carpenter-Song mal gespielt haben und zwar total langsam und total konzentriert auf ihrer zweiten LP, wo sie ein bisschen mehr spielen können und ein bisschen mehr wie Velvet Underground klingen, aber nur ein bisschen. Ja, und das ist eben sozusagen, das ist klassische DIY-Musik aus dem Incredibly Strange Music-Bereich, den es natürlich auch gibt. Also Incredibly Strange Music ist eine Musik, die nicht den Anspruch hat, seltsam zu sein, aber die für alle anderen Menschen seltsam klingt, während sie von sich selber glaubt, normal zu klingen. Und das ist eines meiner ganz großen Steckenpferde, weil es da eben auch oft darum geht, dass man eigentlich versucht, mit den eigenen Mitteln, die auch meistens defizitär sind, Popmusik darzustellen. Und das große Verlangen, das in Popmusik steckt, versucht in für sich nochmal umzusetzen, was nicht gelingt. Und dadurch, dass es nicht gelingt, wird es noch viel stärker, weil natürlich das Abwesende stärker ist als das Anwesende. Ne? Das kennen wir alle, glaube ich. Und deswegen finde ich Incredibly Strange Music unglaublich interessant. Das verbindet man, glaube ich, so im allgemeinen Bewusstsein mit diesen William Shatner-Platten. Ne? Captain Kirk, der dann die Beatles-Songs in einem Shakespeare-haften, theatralischen Tonfall über ein Easy-Listening-Musikkostüm drüber gesprochen hat. Und allen anderen außer ihm kam das sehr merkwürdig vor. Er meinte wirklich, es wäre sein Beitrag zur Popmusik. Und um nochmal auf das zurückzukommen, was du vorhin über den Carpenters-Text gesagt hast, dass es so dieses Versprechen der Popmusik, dass es so Schwärmen um des Schwärmen-Willens ist. Dass es ja eigentlich auch total blöd wäre, wenn dieses Versprechen eingelöst würde. Ja, gut, ich meine, klar, logisch. Und vor allem wird dir anhand dieser Projektion bewusst, dass du etwas zu projizieren hast, dass du einen Wunsch hast, dass dir etwas fehlt. Und natürlich ist so ein Traumprinz aus einem Disney-Zeichentrickfilm oder woher auch immer, aus einem Popsong, natürlich die ideale Projektionsfläche. Und genau davon handelt der Song, dass das nur eine Projektionsfläche ist und das ist gerade das Schöne an ihr. Ne? Und diese Traurigkeit, es wird ja immer gesagt, dass die Stimme von Karen Carpenter von so einer unterschwelligen Traurigkeit getragen wäre. Wenn man genau hinhört, hört man das auch. Das ist quasi nicht immer glücklich und traurig zugleich. Das ist immer beides vorhanden, beide Elemente, dass sie das schon weiß. Und dass es quasi auch ihr persönliches Lebenstragik war, dass sie diesen Traumprinz im echten Leben nie gefunden hat. Sie hatte dann auch so Traumhochzeiten, die ganz furchtbar waren irgendwie, mit Typen, von denen sie sich dann wenige Jahre später hat wieder scheiden lassen, die auch wirklich nur inszeniert waren. Aber ich glaube, sie hat schon nach dem idealen Typen gesucht. Und je länger sie gesucht hat, das kennen wir vielleicht auch alle, desto idealer musste er sein, ne? Desto mehr Begehren musste er aushalten. Das ist eben, glaube ich, ein Hauptproblem der projizierten Liebe. Ich muss echt nochmal das Cover loben. Also, und du hast ja vorhin schon gesagt, wir haben hier leider keinen, ja, weil ich habe mir die Platte jetzt länger angeguckt und du hast ja schon bedauert, dass wir hier keinen Fernseher oder Video haben, um es den Hörern und Hörerinnen zu zeigen. Man findet es ja, wenn man aber sucht. Ich muss es beschreiben. Oben in einer knuffigen Schrift das Logo des Shacks, drunter in Frakturschrift nennt man das, oder? New England Schrift, aber so ein bisschen altdeutsch gehalten. Ja. Also sieht sehr heftig aus, sehr nach Motorhead aus. Philosophy of the World. Und drunter dann die drei Damen oder Mädels von The Shack, die wirklich aussehen, wie heutzutage gerne manche Indie-Hipster-Mädels aussehen wollen. Also großartig, bin begeistert. Also sie würden bei jeder Bad-Taste-Party sofort reinkommen, klar. Und sie scheren sich aber auch nicht darum, dass sie keine Idealfiguren haben. Ne? Sie sind alle drei relativ ein bisschen übergewichtig und so. Und sie präsentieren das aber auch so. Also das ist quasi, es wird nichts beschönigt. Sie haben natürlich auch extrem schreckliche Klamotten an, die das auch noch unterstützen. Aber sie scheinen auch gar nicht sozusagen, scheinen auch gar nicht aufzufallen, dass das kein Popcover ist. Und das ist auch das Schöne daran. Das ist ja auch das DIY-Moment, das Produktive ist. Unsere Limitierungen werden uns nicht daran hindern, etwas zu tun. Ne? Und das wird hier eigentlich auch schon lange vor Punk, das ist ja aus den frühen 70er Jahren oder späten 60er Jahren stammt diese Platte, lange vor Punk war das möglich, wenn auch nur in ganz kleinen Rahmen, wo dann auch erst ein Frank Zappa kommen musste und einen Scheinwerferkegel drauf richten musste und sagen musste, hier diese in der 100er Auflage irgendwo im lokalen Buchladen verkaufte Platte ist interessant. Ne? Es gibt natürlich sehr viele solche Sachen, die nicht alle so weit draußen sind, aber es gibt unglaublich viele so Private Presses, die extrem abgefahren sind, die aber natürlich niemand kennt und wofür es heute dann eben Leute wie mich geben muss, die dann das sammeln und verschlagworten und archivieren und so weiter. Und anderen Leuten zeigen. Und anderen Leuten zeigen oder auch nicht zeigen können, weil sie im Radio sind, ja. Es gibt auch einen Typen, der quasi in Deutschland sozusagen die Incredibly Strange Musikikone ist, Klaus Beyer. Klaus Beyer ist eine unglaublich rührende Geschichte. Klaus Beyer ist ein Typ, der mittlerweile auch schon weit über 50 ist und einen Schlaganfall hatte und so, aber der irgendwie in den 60er Jahren sozialisiert wurde und Beatles-Fan war. Und seine Mutter, die quasi kein Englisch konnte, für seine Mutter hatte angefangen, alle Beatles-Lieder ins Deutsche zu übersetzen. Wobei ihm das Bewusstsein für Subtexte oder für Bedeutungen von Texten abhanden oder abgeht sozusagen. Er hat die quasi Wort für Wort übersetzt. Irgendwann hat er dann angefangen, alle Beatles-Platten zu Hause selber nochmal aufzunehmen mit seinen deutschen Texten, indem er quasi die Originalaufnahmen der Beatles genommen hat und mit zwei alten Tonbandgeräten Stellen ohne Gesang aneinander geschnitten hat, so lange, bis er eben ein Backing hatte, auf das er singen konnte. Deswegen klingt es manchmal auch extrem komisch durch diese Schnitte. Und durch diese Übersetzung, die quasi so eine 1:1, so eine wortwörtliche Übersetzung ist, die nichts transportiert von dem, um was es im Lied geht, bleibt eben auch sozusagen das, wovon diese Songs eigentlich handeln, als Leerstelle stehen. Und das ist quasi so das Beste, was deutsche Popmusik in ihrem Verhältnis zu englischer Popmusik machen kann. Das Versprechen der Popmusik als Leerstelle zu zeigen. Ich würde vorschlagen, wir hören von der Platte Klosterstraße, das ist einer seiner letzten, also Abbey Road sozusagen, Klosterstraße, den Song Wo die Oktopussen leben. Ich möchte gehen unter den Seen, wo die Oktopussen leben unter Meer. Da möcht ich sein, denn da ist's fein, wo die Oktopussen leben unter Meer. Ich hole meine Freunde weg und zeige ihnen da mein Versteck. Ich möchte gehen unter den Seen, wo die Oktopussen leben unter Meer. Und wenn ich dann die Sprache kann, sprich jeden kleinen Fisch ganz einfach an. Ich frage stets, hallo, wie geht's? Warum solch ein Fisch im Meer nur leben kann? Einen kleinen Garten leg ich an, und zwar mit allem drum und dran. Ich möchte gehen unter den Seen, wo die Oktopussen leben unter Meer. Unten, wo die Korallen stehen. Welch ein Spaß, für jedermann etwas. Wir sind begeistert von den Seen. Wir sind dann so glücklich, du mit mir. Was wir tun sollen, sagt uns niemand hier. Ich möchte gehen unter den Seen, wo die Oktopussen leben mit dir. Wo die Oktopussen leben mit dir. Wo die Oktopussen leben mit dir. Wo die Oktopussen leben. Das waren die Beatles. Klaus Beyer aus Berlin. Ein sehr schönes Projekt, das er da... Ja, er ist auch mittlerweile fertig. Er hat quasi jetzt alle Beatles-Platten gemacht. Und mal schauen, was als nächstes so kommt. Ich bin als Fan natürlich gespannt. Die gibt's natürlich nur bei ihm auf der Website zu kaufen, diese Sachen. Das sind alles CD-ROMs, aber es ist auch wirklich schön Artwork. Es ist immer alles Original-Beatles-Artwork, aber mit ihm überschrieben. Also er nimmt dann die historischen Cover-Posen der Beatles ein. Genau, deswegen läuft ja auch nur eine Person über die Klosterstraße. Ja, wobei da ist, glaube ich, der Gag, dass das wirklich nicht die Abbey Road ist, sondern die Klosterstraße in Berlin, was schon sehr weit raus, also es ist schon sehr gewagt für das, was Klaus Beyer sonst macht. Er hat sonst zum Beispiel bei dem Sgt. Pepper's Cover hat er quasi alle Köpfe mit Bildern von ihm überklebt. Das er hat jetzt nicht Aufwand. So, ja, klar, der betreibt einen wahnsinnigen Aufwand, natürlich, aber er ist ja auch arbeitslos und so. Nennt man Zeit für seine Leidenschaften. Dann kommen wir jetzt langsam zum Ende von dieser schönen Sondersendung. Wir könnten wahrscheinlich noch eine Stunde weitermachen, wenn man das alles ausweiten würde. Wir hören jetzt ganz zum Abschluss noch einen Outro-Song. Und zwar habe ich im Wire mitgebracht. Und jetzt habe ich vergessen, was ich spielen wollte. Lion-Tamer. Ach ja, genau. Und ja, wie gesagt, wir werden diverse Infos noch auf den Blog stellen, dass man da nochmal so nachgucken kann, sich vielleicht mit den Sachen, mit den Bands, über die wir heute zum Teil gesprochen haben, nochmal informieren kann, falls man sie nicht kannte und da noch weiter alles vertiefen kann. Und schön, dass du heute da warst und dich mit uns unterhalten hast. Ja, vielen Dank für die Einladung natürlich. Gerne. Ich fühle mich geschmeichelt und geehrt. Sehr gut. Und ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Bis bald. Ja, ciao, danke. Tschüss. Lieber Franka.Schneider, und wir hören jetzt noch Wire. Ciao, ciao. Es geht so.